Also jeder Fußballer, fast jeder Fußballer ist abergläubisch. Worum es ihnen geht, ist die Freiheit der Frauen einzuschränken und zu kontrollieren. Das hat Brecht ja schon gesagt. Meine Damen und Herren, glauben Sie nicht, dass die großen Verbrecher die vielen kleinen Verbrechen missachten, die sie begehen können. Und die kleinen Diebstähle lassen sie natürlich nicht aus. So etwas lassen sie gerne mitgehen. Guten Morgen, bon dia, buenos dias. Hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder Kontrabanda 91.4 FM. Es ist Samstag, der 21. Dezember 2013. Hallo, willkommen. Heute wieder 2 Stunden Musik, Kultur, Politik und Unterhaltung hier im Niemandsland. Heute ist übrigens Winteranfang, ohne Schnee, doch recht mild das Wetter hier im Zentrum von Barcelona. Kein Winter, zumindest klimatologisch gesehen, weit und breit. Du brauchst ihn nicht mehr. Geh aufrecht und du siehst das andere. Geh aufrecht und du siehst das andere. In dir, in dir, in dir. Geh aufrecht und sie sehen das andere. Geh aufrecht und sie sehen das andere. Kontrabande. Also, hola, hola, ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Weihnachten steht vor der Tür und was kann man da Besseres bringen als Punkmusik? Und welches Thema ist da wohl angesagter als das Thema Punk? Warum, werden Sie fragen, warum spricht der Typ über Punk? Ist doch Weihnachten. Punk ist ungefähr der Gegenentwurf zu allem, was zu Weihnachten so gemütlich ist und so, sagen wir mal, behaglich in einer Welt, in der nichts mehr ganz geheuer ist. Genau das wirft Punk der Welt vor. Behaglich und gemütlich sich einzurichten, blind, wo doch alles den Bach runtergeht, wo die Zivilisation doch dabei ist, sich aufzulösen. Das hässliche Ästhetisieren, im Müll leben müssen, im Prekariat, das alles ist Punk, auf der Straße leben zu müssen. Eine Gruppe, die den Punk sehr stark politisiert hat und die aus dem Osten kommt, ist die Gruppe Die Skeptiker. Ihr 12. Album ist da. Das Album heißt Aufstehen. Und die Skeptiker lassen es in diesem Album, auf ihrem 12. Album, recht locker angehen. Die ersten Alben haben sie auf Orwo-Kassetten veröffentlicht. Mit so etwas wie Punk-Reggae und einer Impression von der Schweizer Grenze. Alle nett und höflich, Drogenrazzia. Ihr Kreuzreim darauf ist körperbetont. Man sah uns in den A. So wie der Sänger und Texter an dieser Stelle die Stimme hochfahren lässt, müssen die Grenzbeamten seine Prostata eingehend untersucht haben. Direkt im Anschluss, nächste Zeile, erkundigt sich dieser Eugen Balanskat dann mit einem unnachahmlichen sympathischen Stottern bei einem Wann und wie gewann ich deine Sympathie? Persönliche Erfahrungen in einem Europa bzw. in einer modernen Welt. Die Skeptiker haben immer das meiste ernst gemeint, auch ihre Monsterhits Deutschland Hals Maul und Straßenkampf von 1991, zu denen über Biertheken hinweg gepockt wurde, bis der Schweiß von der Decke tropfte. Seit der Bandgründung 1986 hat Balanskat die Mitglieder munter durchgewechselt, was den Sound zeitweise arg etwas in Richtung Metall kippen ließ. Aber es ist immer geblieben bei zwei Gitarren plus Bass und Schlagzeug und dieser überaus klaren Stimme des Frontmanns, der bestimmt auch Opern singen könnte. In seinem Kehlkopf ist ein Megafon eingebaut, das die Töne entzerrt. Die neue Platte Aufstehen wurde in knapp 3 Wochen in Räumen eingespielt, in denen mal der Rundfunk der DDR auf Sendung ging. Und er verdankt die Band bis heute politische Orientierung. Bis zum Refrain des Titelsongs, eine Aufforderung zum Volkstanz, Polka mit Quetschkommode. Es wird vorbeigehen, schneller als geglaubt. Alle Kraft wird aufstehen, die euch alles raubt. Gut. Es ist Zeit, das Lied Erwartung von den Skeptikern zu hören. Die Skeptiker. Was ich suche. Man muss wissen, die Skeptiker waren DDR-Punk der zweiten Generation. Die erste wurde 1984 im fünften Jahr ihres Bestehens pulverisiert. Es reichte fast, ihre wenigen Helden zur Armee einzuziehen. Punk war ein Dorf, schreibt Michael Panko-Bölke im Standardwerk Too Much Future, erschienen 2005 im Verbrecherverlag, über die ersten Jahre. In Berlin war das Dorfleben demnach um PW, Tute und SB herum organisiert. Treptower Jugendclub, Café Posthorn am Alex, Selbstbedienungsgaststätte unterm Funkturm. Getrunken wurden Kirschwhisky Silberpilz, die Sachsenpuppe genannt, und Blauer Würger, weil 11,80 Mark. Die Bands hießen Rosa Extra, Koks, Skunks und Planlos. Bölkes eigene Band, die auch vom späteren Polizeirufkommissar Bernd Michael Lade mitgegründet wurde, der das so in Erinnerung hat. Zitat: Wir nannten uns Antifaschistischer Schutzwall, AFS. Das war zu gefährlich, darum haben wir uns umbenannt in Planlos. Die Skeptiker. Das Standardwerk natürlich der Skeptiker, das sie berühmt gemacht hat, ist Deutschland halt's Maul. Eine Kampfansage an ein Land nach der Maueröffnung, das zu frech in die Welt hineinschaute und die Welt aufforderte, sich nun dem Großdeutschland, vor dem Großdeutschland zu verbeugen. Die Skeptiker. Deutschland halt's Maul. Als die Skeptiker antraten, war die Szene schon wieder größer, aber auch bereits zersplittert in Kollaborateure und Kellerkinder und einiges mehr. Die Skeptiker unterzogen sich der Einstufung in eine Lohngruppe durch eine dieser Kommissionen zur Wahrung aberwitziger Unterhaltungsstandards. Damit waren sie aus Sicht echter Punks Kollaborateure, wie Aljoscha Rompe und Feeling B. Ende 1989 aber mussten sich auch Schmuddel und Allpunks erstmals umgucken. Nicht Alpunks, habe ich gesagt, sondern Alkpunks. Das heißt, die Punks, die vor den Bahnhöfen rumlungern und um Alkohol betteln, beziehungsweise diesen dann auch konsumieren. Kurz vorher, am 30. September, traten die Skeptiker bei einem Rockfestival der Bruderländer plus Westbam in der Werner Seelenbinderhalle auf, das Szenepapst Alexander Pelemann in guter Erinnerung hat. Was Pelemanns aktueller Zonik-Almanach Nummer 20 für die erste Punkband des Warschauer Pakts, die Budapester Spions, reklamiert, könnten und können die Skeptiker zum Teil wohl auch für sich in Anspruch nehmen. Auch sie dürfen jedes Konzert als ein vollwertiges Kunstwerk, als ein Einzelstück betrachten. In dieser Hinsicht sind sie Punk im Gegensatz zu den Facharbeitern der Rockfabriken. So heißt es in einem Spionsmanifest 1978 im Zonik erstmals in deutscher Übersetzung. Auch sie haben im Geschäft nicht viel zu melden, aber auch nichts zu verlieren. Und vielleicht sind auch sie Feinde des Punk. Im Sinne der Spions mitten im Krieg der Instinkte sind sie die Verbrecher der Intellekt. Mag sein, dass der Bogen damit überspannt ist und ein Vergleich mit den Dead Kennedys es auch getan hätte, aber es sind die großen Linien, die zu dem soliden Spätwerk Aufstehen geführt haben. Im Unterschied zu den Vorgängern pfeift Aufstehen, das heißt das aktuelle Album der Skeptiker, auf Überwältigung durch Schnelligkeit oder Wucht. Mit Humor nimmt es Anleihen bei Ska, Reggae, Rockabilly und alles wieder zusammengehalten von guter alter Punkrock-Musik. Die Chancen unseres Lebens kommen selten noch einmal. So singt Eugen Balanskat, der heute bei einem Veranstalter festangestellt ist und in Nebenjobs Messen mit aufbaut. Spätestens mit dem 9. Lied aber sollte der saure Drops gelutscht sein. Wenn du mir sagst, das war die Chance unseres Lebens, denke ich mir, und ich will aber 2. في برنامج نيمانس لاند كنتمنى هذا البرنامج يعجبكم نيمانس لاند صوت الحرية أجول تكيغي جنس رمضان قران يقول شي إني تسران نيمانس لاند Dezember, Winteranfang 2013. Es ist Samstag. Es ist ein... Ich werfe jetzt einen Blick aus dem Fenster, Moment. Leicht bewölkter, aber doch sehr heller Tag draußen. Gefühlte Temperaturen draußen um die 14, 15 Grad. Vielleicht sind es auch 16, das weiß ich nicht. Das kann Werner mir sagen, der kommt gerade rein. Hallo, guten Morgen. Frühlingshaft. Frühlingshafte Temperaturen. Nee, schön. Ganz so ist es nicht. Nicht ganz so schlimm, aber warm, ne? Relativ warm im Vergleich zu vor 10 Tagen. Aber Winter wird es trotzdem, ne? Wenn nicht temperaturmäßig, dann politisch. Ich habe das Weihnachtsfest hier im Niemandsland mit Punkmusik eingeläutet und eingeleitet. Mal gucken, ob wir nachher auch ein paar Ho-Ho-Ho und ein paar Glöckchen klingen lassen. Das wird sich im Laufe der Sendung ergeben. Eine Woche ist wieder vergangen. In einer Woche passiert sehr viel. Überall auf der Welt und auch hier. Zum Beispiel hat die neofrankistische Kleptokratie ein neues Abtreibungsgesetz auf den Weg gebracht, das die Frauen ungefähr auf den Stand von, naja, sagen wir mal, der Franco-Zeit zurückwirft. Gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Werner, das hat mich doch sehr erstaunt, bei diesen Papieren, bei diesen E-Mails, die beschlagnahmt wurden und auch veröffentlicht wurden, kam heraus, dass Aznar, der Caja Madrid, also der Bank einer Sparkasse in Madrid, eine Kunstsammlung verkaufen wollte, die 3 Millionen Euro wert war. Die wollte er ihnen für 51 Millionen Euro verkaufen, die sollten die mal schnell kaufen. Und das wären dann 48 Millionen Euro Gewinn gewesen, einfach durch einen Verkauf, und die hätten sie dann untereinander aufgeteilt. Ein toller Plan, das ist rausgekommen, und das ist ungefähr der Geist, der herrscht in dem Land. Nur um sich selber ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, unser Ex-Präsident Aznar hat es dann nicht selber gemacht, sondern hat seinen Sohn vorgeschickt. Der hat also diese E-Mails gewechselt da mit diesem Bläser, von dem wir in nächster Zeit noch mehr hören werden. Und so sind sie halt. Ne? Aber das ist ein Sumpf, den hätte man sich doch wirklich so nicht vorstellen können. So ein Sumpf. Und das Schlimme ist, dass dieser Sumpf nicht trockengelegt wird, sondern dass der sich immer weiter ausbreitet und immer tiefer die Leute mit reinzieht. Das heißt, ein Sumpf, der nicht nur dieses spanische Volk mit reinzieht, sondern eine ganze Kultur und Zivilisation. Auch zu diesem Thema noch eine kleine Anekdote aus Andalusien. Diese Partido Popular, da die Regierungspartei, diese Rechtskonservative in Sanlúcar, hatte die zu einer Pressekonferenz eingeladen, um eben darzutun vor den Medien, was sie alles geleistet haben, wieder so ein Weihnachtsfrühstück, ja. Und dann kommen die Journalisten dahin und gucken sich an, was die da aufgetischt hatten auf dem Weihnachtstisch. Und was haben sie da gefunden? Zumos, Säfte von Banco de Alimentos. Also da gibt's so Vorrats, wie sagt man das, Banco de Alimentos, so, die solidarisch Lebensmittel sammeln für Bedürftige. Ja, in Deutschland heißt das Tafel, so eine Arme, Tafel für die Armen, eine Armentafel. Genau, um das zu machen, ne, und denen die Lebensmittel zukommen zu lassen, den Armen da. Und was sehen Sie? Auf einmal stehen diese Säfte da auf dem Frühstückstisch der Partido Popular. Das hat Brecht ja schon gesagt. Meine Damen und Herren, glauben Sie nicht, dass die großen Verbrecher die vielen kleinen Verbrechen missachten, die sie begehen können. Genau. Und die kleinen Diebstähle lassen sie natürlich nicht aus. So etwas lassen sie gerne mitgehen. Ja, ja. Wir hatten gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Wir hatten auch schon angedeutet, was hier in diesem Land los ist. Da geht es den Frauen mittlerweile ganz schön an den Kragen. Ich hatte mir überlegt, und wir hatten heute am Frühstückstisch ein bisschen darüber gesprochen, was würde passieren, wenn man rauskriegen würde und eine Liste veröffentlichen würde, wie viele PP-Frauen und ihre Töchter die letzte Zeit abgetrieben haben, nach dem Abtreibungsgesetz, das die Regierung Zapatero in den Weg geleitet hat. Man würde sich wahrscheinlich wundern. Was natürlich toll wäre, wäre, wenn man aus der Familie dieses unglaublichen Justizministers, der Name, den hat er gar nicht verdient, der ist ein Unrechtsminister, wenn man da etwas rauskriegen würde und das veröffentlichen würde. Das würde diesen Herrschaften mal ganz gut tun. Nun ja, Weihnachten steht vor der Tür. Werner, du wolltest dazu noch etwas sagen? Zu dem Abtreibungsgesetz hier in Spanien? Wenn man das machen würde, dann würde man natürlich sofort schärfstens strafrechtlich verfolgt. Aber genau das ist die Sache, ne? Wie du sagst, ne? Nach 30 Jahren geht's jetzt wieder zurück in Richtung Franco. Ein klerikaler Faschismus, was jetzt ein bisschen verbessert wurde, diese Abtreibungsgeschichte. Ne? Und jetzt eben als Weihnachtsgeschenk noch für die Frauen dieser neue Gesetzentwurf, der also dann noch im Parlament diskutiert werden muss. Im Moment ist es nur ein Kabinettsbeschluss, aber die sind dermaßen drauf, dass da nichts mehr verändert wird. Die haben ja die absolute Mehrheit und werden das durchsetzen. Ne? Also die Fristenregelung, die es vorher gab, seit 2010 noch von Zapatero eingeführt, das ist jetzt weg. Und dann, wie immer, ne, also wenn die an der Universität zum Beispiel die Gebühren erhöhen für die Studenten, dann ist das eine Maßnahme zur Sicherung der Qualität der Universität. Und wenn sie die Renten kürzen bzw. einfrieren jahrelang, dann ist es eine Maßnahme zur Sicherung des Rentensystems. Und so ist es hier auch. Also dieses Gesetz jetzt, wo den Frauen das Recht auf ihre Entscheidung abgenommen wird, weggenommen wird, das ist dann das Gesetz für die Rechte der schwangeren Frauen. Und Abtreibung legal soll es jetzt nur noch geben in zwei Fällen, also wenn Gefahr da ist für die Gesundheit der Frau und bei Vergewaltigung. Also wahrscheinlich sollten wir uns bei Ihnen noch bedanken, dass wenigstens dann die Frau das Kind nicht austragen muss, ne? Genau diese Sachen. Und was auch ein dicker Hund ist, ja, die Abtreibung zum Beispiel bei starker Missbildung des Fötus, ja, die konnte man seitdem machen bis zur 22. Schwangerschaftswoche, gestrichen. Ja, und also die Frauen dann, wenn sie, obwohl sie wissen, dass das Kind, das sie kriegen werden, schwer missgebildet ist, können nicht mehr abtreiben. Auf der anderen Seite streichen sie natürlich gleichzeitig die Hilfen für psychisch und physisch Behinderte. Und in Zukunft kann man also nur noch abtreiben unter diesen Bedingungen. Gutachten werden gebraucht von zwei unabhängigen Ärzten, und ein dritter Arzt, der muss dann den Abbruch vornehmen, und die dürfen nicht in derselben Klinik arbeiten. Ja. Außerdem natürlich haben die Ärzte das sogenannte Recht auf Gewissensfreiheit, ja. Die können sich also jederzeit weigern, eine Abtreibung vorzunehmen oder auch nur die Frauen zu beraten. Weitere Verschlechterung, seit der ein junges Mädchen konnte alleine abtreiben, wenn sie das wollte, mit 16, 17 Jahren noch. In Zukunft müssen die Leute volljährig sein, beziehungsweise wenn sie jünger sind, die Frauen, brauchen sie wieder Einwilligung der Eltern. Ne? Und jetzt geht dieser Gallardón, dieser Justiz, dieser Unrechtsminister her und brüstet sich vor der Presse und sagt, wir haben ein Wahlversprechen eingelöst. Nachdem sie alle anderen Wahlversprechen systematisch gebrochen haben, ja, jetzt haben sie eines eingelöst, nämlich dieses Recht auf Abtreibung zu eliminieren. Und jetzt sagt er, wir haben ein Wahlversprechen eingelöst. Ja. Und also tatsächlich, jetzt ist es wieder so wie früher, die Frauen der PP oder andere Frauen, die genug Knete haben, die werden dann eben wieder nach England fliegen oder nach Holland. Und die anderen sind gezwungen, hier die Kinder auszutragen. Also gestern Abend gab es da massenhaft Demonstrationen in ganz Spanien zu diesem Thema. Ne? Und eine der Forderungen war, Gallardón, diesen Justizminister, rückwirkend abzutreiben. Also das kann ich eigentlich nur unterstützen. Das ist eine gute Forderung. Ja, weil ich dich fragen wollte, Werner, was war eigentlich dein schönstes Weihnachtserlebnis? Fragst du mich jetzt schon? Ja, ich frag dich jetzt. Das ist muss noch jetzt gar nicht da, gesagt werden. Ja, aber das ist die letzte Sendung vor Weihnachten und da muss ich dich fragen, was war dein schönstes Weihnachtserlebnis? Ja, wo ich gestern im Corte Inglés war und nach Weihnachtsgeschichten, Geschenken geguckt habe, da habe ich dann eine deutsche Touristin gesehen, die hat sich da auch umgeguckt und so. Und dann wollte sie zwei Löwen, so ein Löwenpaar kaufen, in Lebensgröße, ja, Männlein und Weiblein und so. Und ich habe dann gemerkt, die ist Deutsche und hast sie angesprochen und dann kann ich Ihnen helfen, junge Frau. Ja. Und dann sagt sie, nee, Kinder habe ich keine, aber die passen so gut unter die Palmen in unserem Wintergarten. 6.000 Euro zusammen. Und das war dein persönlich schönstes Weihnachtserlebnis, ja, im Laufe deines Lebens? Ja. Gut. Dann hören wir mal, was Gerhard Polt sagt zu seinem schönsten Weihnachtserlebnis. Und dann hat mich der Herr gefragt vom Rundfunk, was ist Ihr schönstes Weihnachtsfest gewesen? Und mein schönstes Weihnachten, dann habe ich nicht lange nachdenken müssen. Ich habe gesagt, ich kann mich gut erinnern, mein schönstes Weihnachtsfest war, als ich noch ein kleiner Bub war. Und dann ist mein Vater gekommen aus der Kriegsgefangenschaft heraus, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mein Vater hat dann am Heiligen Abend unter dem Baum die 10 Soldaten herausgeholt und hat die Schlacht vom Verdun aufgebaut. Weil mein Vater wollte die Schlacht vom Verdun einmal so aufbauen, dass einmal die Franzosen verlieren und nicht immer die Deutschen. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, pass auf, Bubi, hat er gesagt, hier ist das Bataillon mit den, das ist das Bataillon mit den Husaren. Pass mir auf die Husaren auf. Okay? Und ich habe aufgepasst, aber ich war halt noch ein kleiner Bub und unerfahren. Und die Schlacht hat sich lange hingezogen. Und es kam nicht zur Niederlage von den Franzosen. Es zog sich dahin. Und dann habe ich so einen Reiter, so einen Husaren genommen und habe ihn ins Kerzenlicht hineingehalten. Und weil er aus Blei war, ist er geschmolzen. Und das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich noch einen Reiter genommen und den habe ich auch geschmolzen. Und dann habe ich das ganze Bataillon eingeschmolzen. Und dann hat mein Vater gesagt, so Bubi, jetzt machen wir die Franzosen fertig. Wo sind denn die Husaren? Und dann habe ich meinem Vater das Bataillon in Form einer Bleikugel überreicht. Und dann hat mein Vater gesagt, du Sauhund, du Verreckter, jetzt kracht's gleich unwahrscheinlich. Und mein Vater wollte mich sauber verprügeln und wollte sich aber vorher stärken. Und dann ist er auf den Balkon hinaus, weil da hat mein Vater ein Bierdepot gehabt. Aber weil Weihnachten war und es saukalt war und am Balkon so glatt, ist er vom Balkon hinuntergefallen, weil er ausgerutscht ist und ist auf den Nachbarbalkon hinaufgefallen, wo auch ein Bierdepot war. Und dann haben sie meinen Vater ins Krankenhaus, ins Spital gefahren, weil er Rippenbrüche gehabt hat und Quetschungen. Und mein Vater ist erst nach Heilig Dreikönig wiedergekommen. Und das war das schönste Weihnachtsfest in meinem Leben. War helliger Abend und da war ein Hafenbau in Hamburg Altona und eine Besoffene fing leis zu singen. Helle das Seemannsjahr, das hat mir bekannt für Gott. Schon ins Rot und ich han an dich gedacht und an uns Helie nach. Wie lange ist das jetzt her, dass ich darf nur mit dir. Frohe Weihnachten, ich trink auf dich und mich. Was haben wir Plenjahr, in safe Platz, Platz. Wir wandern auf nach Amerika, es wird wunderbar. Und mit jedem Wind geht es schon irgendwie klar. Und auch mein Verstand, wir retten der Broadway, das ganz weite Land. Du warst lang nicht mehr 17 und auch ich keine Frischling. Die Band kriegt kein Paus, Wahnsinn, wieder da fing. Als der Damenwahl hieß, ja, wird irgendwie Stress. Und Stuhl kam ihr Flur, denkt euch den Rest. Und der Polizeikurs singt von heulen Knarren im Löckchen Haar. Und die Domblock schlägt vor die Weihnachtsnacht. Du verlorenes kleines Nötchen. Du erbärmlicher Schiffschaukelbremser, Halsbau. Was heißt hier Kniesbügel? Du fuhrst hier Knösel. Frohe Weihnacht, du Penner, du stinkt ja Wildsau. Und der Polizeichor singt von heulen Knaben Löckchen ab. Und die Domglocke schlägt vor die Weihnachtsnacht. Ich mit hinaus unter der Weihnachtsbaum, da war wohl nur ein Traum, der dann am Hangar. Doch ich weiß noch jede Sekunde, bis der Kerl für mir stund, hat seit der Weihnachtsnacht noch auf dann nicht gedacht. Und der Polizeichor singt von heulen Knab im Lockenhaar. Und die Domglock schlädet vor die Weihnachtsnacht. Hallo, ich bin Alex Brennemühle. Ich grüße die ganzen Hörer von Niemandsland. Hola, soy Alex Brennemühle. Recuerda todos los oyentes de Niemandsland. Niemandsland. Alemaniaren aktualitateari buruz irrati programa bat entzuten ari zarete. Kontrabanda irratian, 91.4 FM. Niemandsland 91.4 FM bei Kontrabanda. Ich habe gerade das Kalenderblatt vom Brockhaus Abenteuer Geschichte Kalender abgerissen. Und da haben wir heute, beziehungsweise morgen an diesem Wochenende, 22.12.1938, einen Bericht über die erste Kernspaltung. Auf dem Foto sehen wir den Chemiker Otto Hahn mit seinem Assistenten Fritz Strassmann und Heinz Haber im Deutschen Museum in München 1968. Hören wir erstmal den Kernphysiker selber, Otto Hahn, und dann geben wir ein paar Informationen zu diesem Ereignis. Und das war nun zu all dem anderen, was wir vorher versucht haben, der endgültige Beweis dafür, dass bei der Bestrahlung des Urans mit Neutronen ein vollständig neuartiger Prozess aufgefunden war, den die Physik bisher für unmöglich gehalten hatte, nämlich der Spaltung dieses schwer geladenen, mit 92 Kernladungen geladenen Urans in mittlere Elemente, von denen wir zunächst das Barium festgestellt hatten. Die Versuche gingen dann schnell weiter. Wenige Tage, nachdem unsere Veröffentlichung herausgegangen war in die Welt, war von der physikalischen Seite aus, von den Hochspannungslaboratorien Amerikas, Englands und der anderen Länder, die Richtigkeit unserer Vermutung oder unseres Beweises anerkannt worden. Und dann ging die Entwicklung den Weg, den wir ja alle kennen. Es wurde zusätzlich nachgewiesen, was Herr Straßmann und ich nur vermutet hatten, dass bei dieser Reaktion Neutronen, also die Munition tut der Zerspaltung, zusätzlich nachgeliefert werden. Und damit war zum ersten Mal die Möglichkeit einer gesteigerten Reaktion, einer Kettenreaktion gegeben. Professor Meitner hatte schon zuerst nach unserer Publikation als erster mit ihrem Neffen Frisch festgestellt, dass dieser Spaltung des Urans sehr große Energiemengen frei werden. Und so war jetzt der Weg zum ersten Mal gegeben, die Energie der Atomkerne nutzbar zu machen. Einerseits durch die große Energieentwicklung des einzelnen Prozesses, andererseits durch die Möglichkeit einer Kettenreaktion, die die einzelnen Prozesse in das Milliarden- oder Billionenfache zu vergrößern erlaubt. Ja, das war der Physiker und Nobelpreisträger Otto Hahn. Zweimal wurde der deutsche Chemiker Otto Hahn, der 1944 den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Kernspaltung von Atomen zugesprochen bekam, mit den unbeabsichtigten Folgen seiner Arbeit konfrontiert. Beide Male zeigte sich Hahn entsetzt und bekannte seine Mitschuld. Im Ersten Weltkrieg war er einer Spezialtruppe für Gaskampf zugeteilt. Als er die Folgen des Einsatzes bei russischen Soldaten sah, zeigte er sich tief beschämt über die Tragödie, die er selbst mit ausgelöst hatte. Als Hahn im August 1945 vom Abwurf der Atombombe auf Hiroshima hörte, fühlte er sich als Entdecker der Kernspaltung persönlich verantwortlich für den Tod und das Leid der tausenden Menschen und hegte Suizidgedanken. Und in den letzten 25 Jahren seines Lebens engagierte er sich entschieden für die atomare Abrüstung. Dem Pionier der Radioaktivitätsforschung in Deutschland war im Dezember 1938 gemeinsam mit seinem Assistenten Fritz Straßmann die Kernspaltung eines Atoms gelungen. Heute vor 75 Jahren, am 22. Dezember 1938, reichte Otto Hahn den Bericht darüber bei der Zeitschrift Die Naturwissenschaften ein. Ein paar kurze Informationen zu seiner Vita. Otto Hahn, 1879 bis 1968, deutscher Chemiker und Pionier der Radiochemie, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie von 1928 bis 1946 und half zur Zeit des Dritten Reiches vielen Verfolgten seines Instituts. Also ein sehr widersprüchlicher Charakter. Er gehörte übrigens auch zu den Wissenschaftlern, die Dürrenmatt in seinem Theaterstück Die Physiker charakterisierte, satirisierte und als Satire-Theaterstück brachte. Zumindest hat er sich geschämt. Andere sind stolz darauf. Man muss sich nur vorstellen, er hätte die Kernenergieforschung unter dem Nazi-Regime noch weiter betrieben und die hätten vielleicht noch 2-3 Jahre Zeit gehabt, die erste Atombombe zu entwickeln. Was wäre dann geschehen aus der Welt, wenn die Nazis eine Atombombe gehabt hätten? Nicht auszudenken. Dann würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen, ne? Sondern würden irgendwo mit dem Gewehr auf der Schulter im Ural Wache stehen. Vielleicht, ja. Oder einer Partisanengruppe angehören, die irgendwo im Dschungel von Guyana gegen deutsche Patrouillen Minen streut. Oder gegen gemischte Patrouillen. Also Deutsch-Franzosen. Hier mit Otto Hahn oder solchen Leuten natürlich ein Extremfall. Ne? Aber irgendwo passiert ja heutzutage laufend und massenhaft das Gleiche. Ja? Wenn wie die Leute hier an der Universität ausgebildet werden, das sind dann wahnsinnig gute Ingenieure vielleicht, ja. Aber eben Fachidioten, die keinerlei Blick haben für die Gesamtgesellschaft. Ja? Die machen, was in Auftrag gegeben wird, liefern die Resultate ab, werden gut bezahlt dafür, ja. Und alles ihnen geht ihnen da hinten vorbei. So schnell dreht's. weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher, weil die Hektik sich nicht legt, du in der Masse untergehst, bist du ein Tropfen im Meer. Doch du lebst länger als ein Leben lang, du bist das, womit alles begann, denn du schreibst Geschichte. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, Winteranfang, 21. Dezember 2013. Die vermischten Meldungen und kommentierten Katastrophen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit den Nachrichten in 100 Sekunden. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Chodorkowski erwartet seine Familie in Berlin. Nach Angaben des früheren deutschen Außenministers Genscher soll es heute zu einem Treffen kommen. Der Kreml-Kritiker war gestern nach 10-jähriger Lagerhaft in Russland durch einen Gnadenerlass von Präsident Putin freigekommen und nach Deutschland geflogen. Obama zieht Jahresbilanz. Darin hob der US-Präsident die Erholung der amerikanischen Wirtschaft und die sinkende Arbeitslosigkeit hervor. Über den Geheimdienstenthüller Snowden sagte Obama, dieser habe den USA unnötigen Schaden zugefügt. Er kündigte an, im Januar Änderungen an den Spionagetaktiken des Geheimdienstes NSA vorzustellen. Dialog im Südsudan gefordert. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen rief den südsudanesischen Präsidenten und seinen Rivalen dazu auf, die Gewalt sofort zu beenden. Die USA wollen ihren Sonderbotschafter entsenden, um zu vermitteln. Seit einer Woche eskaliert die Gewalt im Südsudan. Ausschreitungen in Hamburg. Mehr als 300 Randalierer haben in der Nacht die Davidwache im Stadtteil St. Pauli mit Steinen beworfen und Polizeiautos demoliert. Mülltonnen wurden in Brand gesetzt. Der Hintergrund ist unklar. Heute wollen mehrere tausend Menschen in der Innenstadt für den Erhalt des linken Kulturzentrums Rote Flora demonstrieren. Frankfurt verpatzt Auftaktmatch des 17. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Die Hessen kamen am Abend im eigenen Stadion gegen Augsburg nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Frankfurt steht damit vor der Winterpause auf dem 15. Tabellenplatz. Das Wetter heute im Norden und Nordwesten, viele Wolken, an den Küsten Regen und Sturmböen. In der Mitte eine Mischung aus Sonne und Wolken. Im Süden teils neblig trüb, teils freundlich. 0 bis 9 Grad. Ja, Weiße Weihnacht sieht anders aus, beziehungsweise hört sich anders an. Das waren die 100 Sekunden Nachrichten von der Tagesschau übernommen. Vielen Dank. Unser Blick in die Presse im Internet. Beginnen wir mit Junge Welt. Die Ausgabe Samstag, Sonntag, 21. 22. Dezember. Die erste Meldung, groß aufgemacht, man sieht Kämpfer der Islamischen Front in der Region Ghouta bei Damaskus. Eine Aufnahme vom November 2013, da sieht man Männer, kampfpuppenartig hingestellt, die mit Kalaschnikows in der Gegend rumballern. USA und Russland bereiten Syrien-Gespräche in Genf vor. Die sogenannte Al-Nusra-Front erteilt Verhandlungen im Vorfeld eine Absage. Dann gibt es viele, viele neue Massaker begangen in Damaskus. Übrigens sehr interessant, die westliche Berichterstattung ist von dem Kurs Assad-Regime böse, Rebellen, Freiheitskämpfer, Lichtgestalten abgekommen und hat nun endlich zugegeben, dass man mit diesem islamistischen, klerikal-faschistischen Gesindel auch nicht viel zu tun haben möchte. Das ist immerhin ein kleiner Fortschritt in diesem grausamen Bürgerkrieg, der so blutig dieses Land heimgesucht hat und der so viele Millionen Flüchtlinge produziert. Dann berichtet die Junge Welt weiter. Unfrohe Botschaft. Protestwoche portugiesischer Gewerkschaften gegen Etat gipfelt in Mahnwache vor dem Präsidentensitz. Dann zum Thema Inland. Ein groß angelegter Bericht zum Thema abgeschottetes Europa. Asylpolitik, Bundesregierung und EU setzen weiter auf Abschreckung. Aber es erstarkt auch eine Gegenbewegung. In diesem Jahr, so schreibt die Junge Welt, kamen so viele Asylsuchende in die Bundesrepublik wie seit 1997 nicht mehr. Ende November war die Marke von 100.000 Antragstellern schon fast erreicht. Sie kamen vor allem aus der Russischen Föderation, Serbien und Mazedonien, Syrien und Afghanistan. Syrer erhielten in fast 100% der Fälle einen humanitären Schutzstatus, Serben und Mazedonier hingegen gar nicht. Diese unterschiedliche Behandlung begründete die gerade abgelöste Bundesregierung damit, dass nur die wirklich Bedürftigen Schutz erhalten sollen und das Asylrecht gegen vermeintlichen Missbrauch geschützt werden müsse. Zugleich warnte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU unausgesetzt vor der angeblichen Einwanderung in die Sozialsysteme. Früher hätte man weniger politisch korrekt einfach Wirtschaftsasylanten gesagt. Auch ein neues Wort, ein Bon mot. Einwanderung in die Sozialsysteme, so nennen die Rechten das mittlerweile. Die neue Regierung wird umsetzen, was Friedrich forderte. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist verabredet, Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Davon sind vor allem Roma betroffen, die vor bitterer Armut und massiver Diskriminierung fliehen. Ihre Asylanträge gelten künftig von vornherein als offensichtlich unbegründet und können unbesehen abgelehnt werden. In der Praxis, so schreibt die Junge Welt, war das allerdings auch bisher schon der Fall. Weitere Meldungen in der Jungen Welt. Es gibt den Kampftag für die Polizei. Am heutigen Samstag wollen Unterstützer, und wir haben das gerade auch gehört in den ARD-Nachrichten, des Kulturzentrums Rote Flora für dessen Erhalt demonstrieren. Dass das da ordentlich abgegangen ist, haben wir gerade in den Nachrichten gehört. Was da allerdings genau passiert ist und wer diese Straßenschlacht begonnen hat, ist bisher unklar. Die Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge Lampedusa in Hamburg hat am Donnerstag in einer Erklärung Befürchtungen geäußert, dass die Polizei auf einer Demonstration am Samstag die Situation eskalieren lassen könnte. Jeden der drei bisherigen Adventssamstage hatte die Gruppe zu Demonstrationen aufgerufen. Je rund 2000 Teilnehmer demonstrierten friedlich durch die Innenstadt für ein Bleiberecht der Gruppe gemäß § 23 Aufenthaltsgesetz. Teile der Regierung und der Polizei scheinen daran interessiert zu sein, Gewalt in unsere Demonstrationen hineinzutragen. Seit drei Wochen umringt mehr und mehr Polizei unsere friedlichen Proteste, heißt es in der Erklärung. Obwohl ein Teilnehmer lediglich langsam und friedlich auf Polizisten zugegangen sei, habe vergangenen Samstag ein Beamter seinen Hund von der Leine gelassen. Personen, die dagegen protestierten, wurden mit Pfefferspray und Schlagstöcken angegriffen. Die Flüchtlinge vermuten hinter dem Vorgehen eine Absicht. Möglicherweise wolle die Landesregierung die Gruppe als gewalttätig darstellen, um die öffentliche Aufmerksamkeit von unserer katastrophalen Lage und unserem Kampf um Gerechtigkeit abzulenken. Brigitte Eder, eine Anwältin der Gruppe, bestätigte die Eindrücke der Flüchtlinge. Beamte hätten sich bereits zu Beginn der Demonstration in die Menge gedrängt und gezielt Unterstützer aus dem autonomen Spektrum durch Ellbogenstöße provoziert. Die Einsatzleitung sei wenig kooperativ gewesen, kritisierte die Juristin. Ein Blick auf die Spiegel-Homepage vom heutigen Samstag. Der ist der große Aufmacher, das Milliardärsgesicht von einem gewissen Herrn Chodorowski. Chodorowski trifft seinen Sohn Pavel. Die Berichterstattung über sogenannte vom Westen ernannte Dissidenten hat den Ton aus dem Kalten Krieg eigentlich immer beibehalten. Sobald es in den Kram passt, wird eine Julia Timoschenko oder ein Chodorowski, die werden dann zu Märtyrern der westlichen Freiheiten in einem Unrechtssystem aufgebaut. Und dann setzen sich unsere Krokodilstränenpolitiker warmherzig für diese Leute ein. Ob die geklaut haben oder was sie auch gemacht haben, aus welchen Gründen die dann im Knast sitzen, im bösen Russland, das ist dann Schnurzepiepel. Jedenfalls hat Putin diesen Mann freigelassen. Freigelassener Kreml-Gegner. 10 Jahre war Michail Chodorowski in Haft. Seine Familie konnte er in dieser Zeit kaum sehen. Nun gab es erstmals ein Wiedersehen in Freiheit. Sein ältester Sohn ist nach Berlin gereist und ist bei ihm. Hurra, hurra, ein Milliardär ist frei. Weiter schreibt der Spiegel, Einladung zu einer Konferenz. Deutsche Bank will Kritiker der Agrarspekulation besänftigen. Die Deutsche Bank geht auf ihre Kritiker zu und lädt Gegner der Rohstoffspekulation zu einem Dialog ein. Es ist populär zu sagen, dass die Banken zum Hunger der Welt beitragen, aber das stimmt einfach nicht, sagt Co-Chef Fitchen in einem Zeitungsinterview. Hier spricht die katholische Banken Unschuldslämmer, das ist bekannt. Das sind Wohltäter der Menschheit, die sie arbeiten selbstlos am Gemeinwesen. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Finanzministerium verweigert Rückgabe von Gemälden. Das Bundesfinanzministerium weigert sich, zwei Gemälde an jüdische Erbberechtigte zurückzugeben. Offenbar wird eine Welle neuer Ansprüche befürchtet. Aber die Stadt vom blauen Deutschen. Hier auch der Spiegel zum Thema Hamburg, Rote Flora-Proteste, Polizei erklärt Hamburg zum Gefahrengebiet, 150 Beamte gegen 300 Randalierer. In Hamburg ist es auf der Reeperbahn zu gewalttätigen Krawallen gekommen. Am heutigen Samstag, am Nachmittag, werden neue Proteste erwartet und die Polizei hat das Stadtgebiet, wie gerade gesagt, zum Gefahrengebiet erklärt. Bayern im Finale der Club-WM. Wir spielen gegen ein ganzes Land. Der FC Bayern will bei der Club-WM den 5. Titel des Jahres holen. Im Finale trifft das Team auf Außenseiter Raja Casablanca. Die Marokkaner hoffen auf ihren Heimvorteil. Münchens Trainer Pep Guardiola erwartet ein hartes und heißes Endspiel. Da gibt's noch im Spiegel Geschenketipps. Das sind die besten Spiele für den Gabentisch. Action, Abenteuer, Sport. Die besten Spiele des Jahres sind ziemlich gute Last-Minute-Geschenke. Hier ist die Übersicht der herausragenden Werke für Konsole und PC. Millionen Kinder und Jugendliche werden diese Geschenke kriegen und können dann mit Killerspielen durch die Gegend ballern. Soweit der Spiegel. Schauen wir mal aufs Greenpeace-Magazin, was die am heutigen Samstag auf ihrer Homepage bringen. Thema Afrika aus dem Blickfeld. Ärzte ohne Grenzen wirbt um Aufmerksamkeit für die Konfliktregion auf dem Mutterkontinent Afrika. Sie erhalten nach Angaben der Hilfsorganisation nicht die mediale Aufmerksamkeit, die sie benötigen. Zum Thema Ernährung schreibt Greenpeace, Rotbäckchen-Kindersaft macht nicht lernstark. Laut einem Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz darf auf der Rotbäckchenflasche nicht mehr stehen, dass das Getränk lernstark mache und konzentrationsfördernd wirke. Na, da könnten Sie aber so ungefähr 90% aller Produkte sich vorknöpfen und da diese Wunderversprechungen, die da auf den Packungen stehen, gerichtlich verbieten lassen. Thema Chemie, Greenpeace-Test, kein Gift im Schneespray, ist jetzt festgestellt. Dem künstlichen Schneegestöber steht nichts mehr im Wege. Greenpeace hat in diesem Jahr erneut die Inhaltsstoffe von Schneespray untersucht und keine Gifte gefunden. Hurra! Also Leute, kauft Schneespray, weil es gibt dieses Jahr wahrscheinlich keinen Schnee hier im Zentrum von Europa. Zumindest die nächste Woche nicht, das ist angekündigt worden. In Deutschland soll es Temperaturen um 15 Grad geben. Ja, dazu passt dann aber wieder, dass bei Weihnachtsbäumen, die bei diesen riesengroßen Plantagen, ja, werden die gepflanzt für Weihnachten extra und die sind mit Pestiziden verseucht. Ja. Oh, Hilfe! Und, also da muss man dann aufpassen. Also doch besser einen Plastik-Weihnachtsbaum kaufen. Ja. Thema Amnestie. Kreml-Gegner auf dem Weg nach Deutschland. Nachdem Russlands Präsident Putin die Begnadigungsurkunde für den früheren Ölmagnaten unterzeichnet hatte, ist Chodorowski ab sofort ein freier Mann und offenbar auf dem Weg nach Berlin. Übrigens auch die Pussy Riots wurden begnadigt und man konnte schon das Foto der jungen Damen sehen, die da in die Kameras lächelten und glücklich sind, endlich wieder auf freiem Fuß zu sein. Wegen Rauditums. So hieß das ja auch früher in der DDR. Wegen Rauditums in Haft genommen. Thema Smog. Ein Land denkt um ein bisschen. Die Luftverschmutzung in China ist massiv. Experten der Weltgesundheitsorganisation World Health Organization empfehlen einen Grenzwert von 25 Mikrogramm Feinstaub. In manchen Teilen des Landes steigt der Wert auf 500. Der Kampf gegen den Smog wird dem Land teuer zu stehen kommen. Zum Thema Klima, globaler Wärmerekord. Der November 2013 war der wärmste auf der Erde seit Beginn der Wetteraufzeichnungen von 1880. Das berichteten Wissenschaftler der amerikanischen Ozean- und Wetterbehörde NOAA. Thema Antikonsum. Wir knacken die Milliardengrenze. Der Internethandel wächst unaufhörlich. Vor Weihnachten erreicht die Online-Bestellwut der Deutschen traditionell ihren Jahreshöhepunkt. Gut für Paketdienste, schlecht für die Umwelt, schreibt Greenpeace Magazin. Wenn das Thema interessiert, der kann diese Aspekte vertiefen. Zum Thema Artensterben sagt das Magazin, ich möchte kein Finnwal sein. Für Löwen, Elefanten, Nashörner, Finnwale und Pinguine war 2013 kein gutes Jahr. Die Umweltschutzbehörde WWF zieht Bilanz über bedrohte Tiere und solche Arten, denen es ein wenig besser geht. Das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier dauert an. Und der Mensch ist der Verursacher, warnt Eberhard Brandes, Vorstand des WWF Deutschland. Die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse. Eine Folge davon ist der dramatische, immer weiter voranschreitende Verlust der Artenvielfalt. Lebensraumzerstörung, Überfischung und Klimawandel machten deutlich, dass die Menschheit ihr Naturkapital leichtfertig verspiele. Auch die Wilderei habe 2013 erneut zahlreiche Arten massiv angegriffen. Doch es gibt laut WWF auch positive Nachrichten. Dank neuer Schutzgebiete und konstanter Naturschutzmaßnahmen fände sich der Amur-Leopard zum zweiten Mal in Folge auf der Gewinnerseite wieder. Und bedrohte Haiarten sollen durch strengere internationale Handelssanktionen geschützt werden. In Deutschland dürfen sich die wieder angesiedelten Wisente und, dank des beschlossenen Nationalparks im Schwarzwald, die seltenen Auerhühner freuen. Wir freuen uns auch mit den Auerhühnern. Die haben jetzt wieder echte Überlebenschancen in Deutschland. Dann gibt es die Verlierer. Ich kann das nicht alles aufzählen. Es sind leider zu viele. Einem tut das Herz weh. Verlierer 2013 sind Elefanten und Nashörner. Die Zahl geht immer weiter zurück. Es gibt skrupellose Kriminelle, die diese Tiere erlegen, ihnen die Stoßzähne ausreißen und dann die Kadaver verwesen lassen. Dann die Finnwale sind auch sehr stark bedroht durch isländische Jäger. Pinguine haben kaum noch eine Chance, die werden massenhaft ausgerottet. Löwen, bereits heute gilt der afrikanische Löwe als sehr, sehr gefährdet und der Trend setzt sich fort. Die Population wird auf etwa 32.000 Tiere geschätzt, was einer Abnahme um 30% in 20 Jahren gleich käme. Auch besiedelt der König der Tiere nur noch knapp ein Fünftel seines ursprünglichen Verbreitungsgebiets. Grund sind vor allem Tötungen durch den Menschen infolge von Konflikten bei der Viehzucht. Ein paar Gewinner, ganz kurz, ich ziehe sie nur kurz auf. Wie gesagt, eben der Amur-Leopard, das Wisent, der Auerhahn und die Haie. Die haben gute Karten bekommen im Kampf ums Überleben, im Wettlauf gegen den Menschen. Noch einmal Russland, noch einmal Putin. Arktik 30 kommen frei. Jawohl, das russische Parlament, Duma genannt, hat heute in Moskau eine Amnestie verabschiedet, die auch die beschuldigten Greenpeace-Aktivisten mit einschließt. Die können also Weihnachten zu Hause feiern. Toll, wir freuen uns. Ja, wir können noch eine Zeitung machen. Ich denke, vielleicht schauen wir mal auf die Internetseite der Taz, was die so bringen, ist ja auch immer ganz interessant. Die waren ja mal sehr alternativ und sehr, ja, wie soll man sagen, sehr schnodderig auch. Die hatten immer so einen schönen schnodderigen Ton. Da hieß es dann, statt Sport sagten sie frisch, krumm, ölig, high oder Leibesübungen und hatten immer so witzige Sachen auf ihrer Seite. Die kommen direkt mit einem Foto von Lichtgestalt Obama. US-Präsident Obama zieht Jahresbilanz. Barack Obama hat in einer Pressekonferenz 2013 Revue passieren lassen. In der NSA-Affäre kündigte er ein paar Entscheidungen an. Wie die aussehen, sagt er nicht. Er sagt nur, es werde jetzt eine neue Abhörpolitik eingeleitet. Aber was genau hat er nicht gesagt? Entschuldigt hat er sich auch nicht für die ganzen kriminellen Schweinereien seiner Geheimdienste. Das heißt, wir können davon ausgehen, in Zukunft noch geheimer, noch gründlicher. Und die werden jetzt höllisch aufpassen, dass sowas wie Snowden ihnen nicht mehr passiert. Dann Entscheidung von Spaniens Regierung. Protest gegen neues Abtreibungsrecht, wie eingangs auch hier geschildert. In Spanien sollen Schwangerschaftsabbrüche nur noch bis zur 14. Woche legal sein. Ein Weg direkt zurück ins Mittelalter, sagen Gegner und gehen auf die Straße. Man sieht hier ein Foto, das die Taz bringt. Man sieht wütende junge Frauen, die schreien und die Fäuste hochrecken und dazu heißt es, die spanische Regierung hat eine umstrittene Verschärfung des Abtreibungsgesetzes beschlossen und damit große Empörung auch sogar unter Konservativen ausgelöst. Nach dem Reformentwurf, der am Freitag auf einer Kabinettssitzung in Madrid gebilligt wurde, sollen Abtreibungen künftig nur noch in Fällen von, wie Werner vorhin so aufgezählt hat, Vergewaltigungen oder bei schweren gesundheitlichen Risiken und so weiter für die Mutter zulässig sein. Schon wenige Stunden nach der Kabinettsentscheidung gingen Menschen im ganzen Land spontan auf die Straßen, um zu protestieren. In Madrid versammelten sich laut Medien zunächst insgesamt rund 1000 Menschen vor dem Justizministerium und auch vor dem Hauptsitz von Rajoys Volkspartei PP. Unter dem Motto »Mein Bauch gehört mir« machten vor allem Frauen ihre Empörung Luft. Sie forderten den Rücktritt von Justizminister Ruiz Gallardón. Er zwinge die Frauen zu illegalen Abtreibungen, hieß es. Proteste gab es auch in Barcelona und anderen Städten. Aus Brüssel, wo Rajoy gerade an einer EU-Konferenz teilnimmt, betonte er am Freitag vor Journalisten, die Reform des Abtreibungsgesetzes habe seine Volkspartei im Wahlprogramm versprochen. Dieser Mann hat nämlich eine sehr komische Aussprache. Wir haben eine Regulierung in Ablehnung an das Gesetz von 1985 vorgenommen, bla bla bla bla. Kritiker entgegnen jedoch, im Gesetz von 1985 sei unter anderem bereits die Abtreibung wegen Missbildung des Fötus erlaubt worden. Eine Möglichkeit, die nun im Entwurf von Gallardón abgeschafft wird. Die Zeitung El País schrieb, es handle sich um das restriktivste Abtreibungsrecht seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie. Wenn das die Rückkehr zur Demokratie war, dann ist das, was wir jetzt gerade erleben, die Rückkehr in eine Diktatur. Ja, also nicht nur da geht's zurück zur Franco-Zeit, sondern auch eine kleine Geschichte aus Madrid. Die Rechtsanwaltskammer dort sind Ehrendekane, unter anderem bis heute Franco und der Faschistenführer José Antonio. Und da gab es jetzt einen Antrag in dieser Kammer, diese auszustoßen als Ehrendekane. Und dann kam es aber gar nicht dazu, darüber abzustimmen. Warum? Weil viele von diesen Anwälten plötzlich angefangen haben zu schreien, Viva Franco, Viva José Antonio. Also das sind die Rechtsanwälte hier, die uns zu unserem Recht verhelfen sollen. Dem Wechsel. Rassismus in Stuttgart. Hassmails gegen Multikulti-Fest. Zuerst sagte ein Stuttgarter Gymnasium sein Fest der Werte wegen rassistischer Drohungen ab. Nun wurde am letzten Schultag doch noch gefeiert. Was steckt dahinter? Verena König ist erleichtert, schreibt die Taz. Das Fest der Werte an ihrer Schule hat am Freitagvormittag schließlich doch noch stattgefunden. Es war sehr schön, sagt die Direktorin des Stuttgarter Gottfried-Daimler-Gymnasiums der Taz. Nach all dem, was sich in der Woche vor den Ferien ereignet hat, ist das nicht selbstverständlich. Die Schule im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt hatte für den Freitag Schülerinnen und deren Eltern zu einer multikulturellen Feier zum Fest der Werte in einer nahegelegenen Kirche eingeladen. Wir haben Schüler aus 23 Nationen, erklärte Verena König den sperrigen Titel. Wir wollten bei dem Fest alle dabei haben. Mit dem Fest sollte die kulturelle und religiöse Vielfalt an der Schule gewürdigt werden. Es gehe bei der Feier, so König, nicht nur um Christen, Muslime oder Orthodoxe, sondern auch um Konfessionslose. Aber dann tauchten am zurückliegenden Wochenende die Einladungen an die Eltern auf dem islamfeindlichen Online-Portal Political Incorrect auf, inklusive Fotos und Kontaktdaten der Direktorin. Im Laufe der ganzen Woche gingen an der Schule Drohungen und rassistische Mails und Anrufe ein. Die Rede war von Ethik-Mumpitz. Das Stuttgarter Regierungspräsidium bat die Polizei, ein Auge auf die Lage am Gottfried-Daimler-Gymnasium zu haben. Man darf eine Schule auf keinen Fall so attackieren, sagte der Sprecher des Regierungspräsidiums. Am Donnerstag schließlich hieß es, angesichts der Gefährdungslage werde das Fest abgesagt. Dann aber entschied die Schulleitung, die Feier von der Kirche in die Schule zu verlegen und den Teilnehmerkreis auf Kollegium und Schülerschaft zu verkleinern. So ist dieses Fest nun doch noch zustande gekommen. Rassismus in Stuttgart und man muss leider sagen, nicht nur in Stuttgart, in vielen Teilen der Welt ist der Rassismus mittlerweile wieder fast schon hoffähig geworden und gehört für leider auch sehr viele konservative Kreise schon fast zum guten Ton. Wir hatten das letzte Woche auch hier gesehen, dass ein Bürgermeister ganz einfach behaupten kann, dass eine ethnische Minderheit kriminell ist, mehrheitlich, und wird dafür von einem Richter praktisch, bekommt er die Absolution erteilt, weil das eben doch kein Rassismus sei, so heißt das hier. Und der Richter hatte noch eben die Frechheit zu sagen, der wollte ja niemand beleidigen, das gehört nur zu seiner normalen politischen Tätigkeit. Aber diese Geschichten, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und so, weisen wir ja öfter darauf hin, wenn das passiert innerhalb der PP, der Regierungspartei, aber es gibt natürlich wie in anderen Ländern auch noch Leute, die rechts von der PP stehen, also Neofaschisten, die sind allerdings sehr zersplittert hier, und was die jetzt machen, die haben sich jetzt getroffen und organisieren eine Allianz, die heißt España en Marcha, also Spanien marschiert. Hilfe. Ja, also das machen die jetzt, weil wegen den Europa Parlamentswahlen, die im Mai nächsten Jahres sind. Da wollen sie offenbar gemeinsam dann auftreten. Und einer von denen ist zum Beispiel ein gewisser Inigo Pérez de Errasti von der Alianza Nacional, ein verurteilter Rechtsterrorist, 56 Jahre alt. Er wurde vor 12, 13 Jahren festgenommen mit anderen Neonazis wegen Waffenbesitz und Attentatsplänen, verknackt zu 14 Jahren Haft, aber natürlich vorzeitig wieder entlassen worden. Interessant ist der Typ aber deshalb, wenn man seine Familie anguckt, ne, dass seine Mutter zum Beispiel war schon Vizepräsidentin und Schatzmeisterin von der Alianza Popular, das ist die Vorgängerpartei von der Partido Popular, und sein Schwager, auch für die gleiche Partei, für die PP natürlich, war im Europaparlament, ist heute Staatssekretär für die Europäische Union. Und sein Onkel, Pedro Morenés, ist der heutige spanische Verteidigungsminister. Ja? Und die natürlich haben die gleichen Werte wie die PP, ne? Gleichstellung für Lesben und Schwule ist natürlich eine Ausgeburt der Hölle, die Homo-Ehe ist eine Anomalie gegenüber der traditionellen Moral des spanischen Volkes, Abtreibung natürlich genauso dagegen, das sind diese Leute, die uns hier das Leben schwer machen. 15 Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Gnadenlos heiß, viel zu heiß für Anfang September. Klar, Lena, ich weiß, du hast recht, bloß dass da doch nichts ändert. Noch gilt sich viel, als ob man in der Sauna sei, und bricht nur dir und nimmer noch neu. Ich frag mich was, und ob du überhaupt jetzt Hunger trägst. Ab und zu bist du zu nah an mir vorbei. Still, absolut still, Ohren flisch, zappelt am Köder. Viel, unendlich viel, Brotje satt und zerfehlt an den Wäldern. Die Gats hat sich in Viertelstunden Geduld gelohnt. Und wenn im Tag der Plan mäßig jetzt so, noch von Wind, paar dunkle Wolken am Horizont. Lena, hör zu, gequält haben wir uns genug. Lena, sag mir, was soll ich noch sagen? Lena, sag mir, worauf wir noch warten. Wenn der Blitz zählt nur so lang, mal ob der Donner war, und ob die allerhitzte Drop, schwer wie Blei. Komm für die Tür, Lena, der Renn, ist wie für uns gemacht, und am was mit mir und wenn es Sinn muss, schrei. Lena, sag mir, was soll ich noch sagen? Lena, sag mir, wo du mir noch weinst. Lena, sag mir, wo du mir noch wartest. Lena, sag mir, wo du mir noch wartest. Das war Wolfgang Niedecken von seinem Album Zusammen alt. Tolles Lied. Das Lied, das die alten BAP-Fans schon lange kennen. Lena. Günter Netzer hat diese Woche für Aufsehen gesorgt. In Deutschland, in den Medien zumindest. Da gibt es etwas ganz Neues, Interessantes von diesem Mann mit der Schuhgröße 46. Günter Netzer hat nämlich damals einen Jaguar gefahren. Günter Netzer, heißt es im Spiegel, war der erste Bundesligaspieler, der einen Jaguar gefahren hat. Und damit, so schlussfolgert der Journalist Michael Wulzinger und Herr Erik Eggers, die schreiben nämlich diesen Artikel, ist die Popkultur nach Deutschland gekommen und dadurch wurde Deutschland praktisch sexy, attraktiv und so toll und so klasse wie auch die britische Popkultur zu ihrer Zeit. Das verdanken wir Günter Netzer. Und dazu sagt der Spiegel wörtlich. Dann kam das Jahr 1968. Bisher waren die Männer mehr so, ja, so muffelige Typen, Uwe Seeler-Typen, brav, bieder, angepasst, aber dann kam Netzer. Der war damals 23, hatte eine lange Mähne, cooler Blick, fuhr mit einem anthrazitgrauen Jaguar E-Typ, 6 Zylinder, 4,2 Liter Hubraum, 269 PS bei Borussia Mönchengladbach vor. Der Sportwagen hatte damals, und das klingt heute total billig, 26.000 Mark gekostet. Für den jungen Hedonisten vom Niederrhein damals noch ein kleines Vermögen. Günter Netzer. Unglaublich, ich bin ja ein ganz großer Formel-1-Fan und das ist wohl das Größte, was man sich vorstellen kann. Ich hätte es ihm nicht mehr zugetraut, ich habe auf Alonso gesetzt, weil es für ihn ja eigentlich einfacher war. Aber ja, das ist der Günter im Originalton. Von heute aus betrachtet, lässt sich sagen, Netzers Jaguar markierte eine Zeitenwende im deutschen Profifußball. Sein Playboy-Mobil war ein Symbol gegen den Mief, die Popkultur hielt Einzug in die Bundesliga. Fußballer sind Rockstars, lautete die revolutionäre Botschaft, die sich mit Netzer und seinem Sportwagen verbindet. Im Laufe der Zeit legte er sich viele zu. Etwa, Achtung, haltet euch fest, Leute, einen Porsche 911, einen Ferrari Dino, einen Ferrari Daytona. Von seinem Jaguar existieren nur noch wenige Aufnahmen. Mit seinen späteren Flitzern ließ Netzer sich fotografieren, als wären sie die schönsten Frauen. Zumal es eine Sache gibt, die so ein bisschen auch noch dagegen... Was ist mit seinem Jaguar passiert? Wir sehen hier Fotos auf uns die Gerhard Delling verraten, ihr langjähriger YouTube. Kollege. Da werden Fotos gezeigt von Netzers... ...beim Autofahren haben. Naja, gucken Sie selbst. Ansonsten ist es allerlebensgefährlich, wenn man mit Günter Netzer Auto fährt. Also wenn der am Steuer sitzt und da sind zum Beispiel auf der falschen Seite Schafe, dann dreht er sich um. Er lässt das Lenkrad los und dreht sich einfach um, weil er ist abergläubisch ohne Ende. Und gibt da so einen Spruch, irgendwie Schafe zur Linken, Glück muss dir winken oder sowas. Und dann müssen die Schafe auch auf der linken Seite sein. Wenn sie das nicht sind, dreht er sich einfach weg. Nur davon, ne? Da arbeitet man 13 Jahre zusammen. Sie können verstehen, dass ich froh bin, dass ich ihn los bin. Ne? Ja, wenn man solche Kumpels hat, dann soll man sich nicht wundern. Das ist natürlich satirisch gemeint. Ist das denn wirklich so? Sind Sie so ein abergläubischer Mensch? Waren Sie das auch schon als Spieler, dass Sie zum Beispiel den Schuh immer in der richtigen Reihenfolge oder so? Also jeder Fußballer, fast jeder Fußballer ist abergläubisch. Das hat das verschiedene Auswüchse. Das fängt bei den Socken an, das fängt über Ritual. Was ist nun mit dem Jaguar passiert? Netzer hat ihn irgendwann verkauft. An wen? Was glaubst du, an wen hat Netzer damals seinen Jaguar verkauft? Keine Ahnung. An den Kaiser. An den Kaiser. Ah. Franz Beckenbauer. Ja? Und zwar für 10.000 Mark. Das war relativ billig, ne? Doch Beckenbauer, der war bereits dreifacher Familienvater, wurde mit dem schnittigen Zweisitzer nicht glücklich. Das Faltdach war undicht, klemmte manchmal, die Bremsen zogen nicht richtig. Kurz darauf, so erinnert sich Netzer, habe Beckenbauer ihn angerufen und als Betrüger beschimpft. Was ist denn das für ein Auto? Da regnet es ja rein. Bald stieß der Münchner Libero den Jaguar für, Achtung, nur 7.500 Mark an einen weiteren deutschen Nationalspieler ab. Was glaubst du? Tipp mal. Wer beherrschte damals das Mittelfeld? Overath. Overath, genau. Wolfgang Overath, den Kapitän des ersten FC Köln. Overath fand mehr Gefallen an dem Jaguar als Kaiser Franz. Nur die Farbe passte ihm nicht. Er ließ ihn lila umspritzen. Als Netzer den frisch lackierten Wagen damals wieder sah, hätte er fast einen Herzstillstand erlitten. So erzählte er es nach einer Fernsehgala im Jahr 2005 zu Franz Beckenbauers 60. Geburtstag, bei der Günter Netzer den legendären Jaguar ins Studio steuerte. Er fuhr also mit diesem Jaguar ins Studio und erzählte dann diese ganze Anekdote. Wolfgang Overath hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Der Wagen hatte wieder die Originalfarbe, er war in den Händen eines Restaurators gelandet, nachdem Overath ihn verkauft hatte. Dieser Restaurator, weißt du, was der ausgegeben hat für den Wagen? 100.000 Mark. Mhm. Ah. Ja. Jetzt gibt die Sache schon mehr Sinn. Ja, ja. An den Kopf oder sonst wo hingeworfen bekommen? Fiel nicht mal an den Kopf. So eine Cola-Dose wurde geschmissen von irgendeinem Zuschauer. Es kann auch ein Italiener gewesen sein, der einen Deutschen treffen wollte, aber dann hat er den Bonisena getroffen. So, und dann fiel der natürlich theatralisch zu Boden, hat den toten Mann gemacht. Die kannten das ja, die Italiener. Die hatten in ihrem eigenen Land, da schmissen die ja mit Lire-Münzen teilweise. Und wenn einer getroffen wurde, ging der zu Boden. Das Spiel wurde automatisch 2-0 für die andere Mannschaft gewertet. So, aus dieser Erfahrung heraus hat Boninsegna ja auch gehandelt. Der wusste, wenn ich jetzt niederfalle... Ja, der Günter Netzer, der plaudert da von seinem 7-1 Gladbach gegen Mailand. Und da sind die Italiener natürlich ausgerastet. 7-1 nehmen sie nicht in Kauf. Da sind alle schmutzigen Tricks. Nur recht und willkommen. Hier Autos und Fußballspieler, das ist jetzt diese Geschichte gerade 40 Jahre her oder so. Ne? Ich meine, heute, wer was auf sich hält als Fußballspieler, der hat ja nicht nur einen Jaguar, sondern auch einen Lamborghini und noch 3-4 andere schnelle Autos. Ferraris auch, Ferraris sind ja, der ja, Knüller. Genau. Also ich glaube, Cristiano Ronaldo hat 3 oder 4. Ja, ja, genau. Oder 5. Und hier... George Best zum Beispiel, ne, der hat ja auch dann gestanden, ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Ja. Das war George Best. Aber gut, Netzer hat doch auch in Madrid gespielt. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ja. Und in Madrid gibt es ja heutzutage noch Jaguars. Ne? Mhm. Zum Beispiel der, den die Gesundheitsministerin in der Garage stehen hatte, aber sie wusste gar nichts davon, weil dafür ihr Mann zuständig ist. Die Anekdote hattest du vor ein paar Wochen schon erzählt. Den hat er dazu genommen, hat den in die Mitte gestellt. Dann hat Weißweiler zum Berti Vogts gesprochen, sagt dem Langen mal oder dem Netzer mal, dann musste der Berti Vogts, obwohl ich daneben stand, musste zu mir sprechen. Ja, Günter Netzer, was ist aus dem Auto geworden? Das Auto gehört heute noch diesem Restaurator. Und dann wird erzählt, dass der DFB ein deutsches Fußballmuseum eingerichtet hat, 2006, als die Fußball-WM im eigenen Land stattfand. Und man hatte versucht, diesen Jaguar von Netzer zu kaufen. Übrigens wurden 36 Millionen Euro für das Deutsche Fußballmuseum so ganz schnell locker gemacht. Eigentlich eine Riesensumme für ein Museum. Da würden sich manche glücklich schätzen, wenn so ein Geldregen auf sie niedergehen würde. Aber dann ist Folgendes passiert. Und zwar hier bleibt die Sache des Jaguars im Trüben. Der DFB hatte 100.000 Euro angeboten und der Besitzer wollte mehr haben. Der DFB hat dann die Verhandlungen abgebrochen, aber die Presse hat lanciert, dass dahinter Mercedes-Benz steht. Mercedes-Benz möchte keine ausländische Automarke in einem DFB-Museum, wo man selber offiziell der Sponsor der deutschen Nationalmannschaft ist. Und auf diesem Wege ist der Jaguar von Netzer dann doch aus dem Fußballmuseum ferngehalten worden. Das Fußballmuseum ist übrigens in Dortmund. Das schreibt man mit D-O-A-T, Dortmund. Meine Damen und Herren, Niemandsland, 91.4 FM. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharten sich friedlich um ihn her, wenn er über die Seiten strich, wiegt der Wind und das Meer. Meine Lieder, die klingen nach Wein und meine Stimme nach Rauch. Mag mein Name nicht Orpheus sein, mein Name gefällt mir auch. Meine Lyra, die trag ich hin, bring sie ins Pfandleihhaus. Wenn ich wieder bei Kasse bin, löse ich sie wieder aus. Meine Lieder sing ich dir von Liebe und von Ewigkeit. Und zum Dank teilst du mit mir meine Mittelmäßigkeit. Kein Fels ist zu mir gekommen, mich zu hören kein mehr, aber ich habe dich gewonnen, und was will ich noch mehr? Kein Fels ist zu mir gekommen, mich zu hören kein mehr, aber ich habe dich gewonnen, und was will ich noch mehr? Reinhard May, der ist in diesen Tagen in aller Munde, weil er seine gesamten Werke bzw. sein Gesamtwerk herausgebracht hat, neu, in einer riesigen CD-Box. Es ist so einfach, schreibt der Spiegel, sich über Reinhard May lustig zu machen. Dabei dürfte es niemanden geben, der das Lebensgefühl seiner Generation so genau vertont hat wie er. Reinhard May, 70 Jahre alt, der war der gute Westdeutsche. Unideologisch heißt es hier, außer wenn es gegen den Krieg ging. Beseelt von dem Glauben, dass viele kleine Schritte die Welt besser machen können. Weltoffen und frankophil, selbstdiszipliniert und mit dem Herzen ein bisschen links. Verträumt und doch pragmatisch mit Pilotenschein und der Sehnsucht nach der großen Freiheit, aber geprägt von dem Wissen des Nachkriegskindes, dass das echte Leben unter den Wolken stattfindet. Lustig, unter den Wolken. Sein berühmtestes Lied heißt ja Über den Wolken. All das lässt sich nun auf den 4 CD-Boxen der Jahreszeiten-Edition nachhören, die pünktlich zum Weihnachtsgeschäft noch einmal Mais 26 Studioalben präsentieren. Von Ich wollte wie Orpheus singen, gerade gehört, das Lied stammt übrigens aus dem Jahr 1967, bis zu Dann mach's gut von 2013. Es ist die alte Bundesrepublik, der man hier zuhören kann. Das Milieu derjenigen, die zusammen mit ihr groß geworden sind und die heute manchmal die Welt nicht mehr verstehen. Das sind wir, Werner, ne? Die die Welt manchmal nicht mehr verstehen. Oder verstehst du die Welt gut? Bon, und wir werden es weiterhin versuchen. Wir werden nicht aufgeben. Ja, weil du vorher Dortmund gesagt hast, ne? Ein gutes Beispiel auch. Da ist zum Beispiel in den letzten 8 Jahren die Armutsquote gestiegen von 17,4% auf 22,8%. Ruhrgebiet, Dortmund, aber nicht nur, sondern generell. Ne? Die Schere zwischen Arm und Reich, nicht nur in Spanien oder in Südeuropa oder in Afrika, sondern auch in Deutschland selber. Und das sollte man vielleicht auch mit überlegen bei Weihnachten. Ne? Die Armutsgrenze wird immer weiter, also immer mehr Leute fallen da rein, in diese, die an oder unter der Armutsgrenze leben. In Deutschland durchschnittlich jetzt, durchschnittlich wohlgemerkt, 15,2%. Ne? Also wo relativ wenig Armut ist, wäre in Baden-Württemberg, da ist 11,1%. Und wo am meisten, überraschenderweise, nicht in MeckPomm, sondern in Bremen, 23%. Ja? Und ich fürchte, dass eben in Deutschland selber viele, besonders in Süddeutschland, das überhaupt nicht wissen, ja, wie es in anderen Regionen in Deutschland aussieht. Ne? Und so sieht's aus im 5. reichsten Land der Welt, in Deutschland, wo es ein Privatvermögen gibt von 5 Billionen Euro. Ja? Und so brave Leute, so politisch korrekte Leute, die unter den Grünen oder vielleicht auch Teile von Sozialdemokraten, die sagen, ja, wir müssen dann eben die höheren Einkommen oder hohe Vermögen besteuern. Ja, das sagen sie eben schon seit über 100 Jahren und was wir machen müssen, ist diese Leute enteignen, die Reichen wegnehmen, weil sonst haben wir wieder ein gespaltenes Deutschland. Wir hatten ja diese Wiedervereinigung da, ne, zwischen Ost und West, und jetzt gibt's wieder ein geteiltes Deutschland zwischen oben und unten. Dagegen müssen wir vorgehen. Zu Weihnachten, und so verstehen wir die Welt. Thank you. bleib auf Schloss Dagmoor. Sir Henry liest Financial Times. 12-mal schlägt gespenstisch die Turmuhr. Der Butler hat Ausgang bis eins. Da schleicht sich im flackernden Lampenschein fast lautlos ein Schatten zur Türe herein und stürzt auf Sir Henry, derselbe lebt ab und nimmt das Geheimnis mit in das Grab. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Bei Maigret ist schon seit 2 Stunden ein Fahrstuhl andauernd blockiert. Inspektor Dupont ist verschwunden, der Fahrstuhl wird gerade repariert. Da öffnet sich lautlos die Tür zum Schacht, es ertönt eine Stimme, die hämisch lacht. Inspektor Dupont traf im Fahrstuhl einen Schuss, der Amtsarzt stellt sachlich fest, Exitus. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Am Hafendamm Süd wurde neulich ein Hilfsleuchtturmswart umgebracht. Inspektor Van Dijk, stets voreilig, hat 3 Täter schon im Verdacht. Die Wirtin zur Schleuse, denn die schielt und die hinkt. Der Käpt'n, der schiffsbrüchig im Rum ertrinkt. Der Lotse, der vorgibt, Napoleon zu sein. Aber da irrt Van Dijk, keiner war's von den 3. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und er schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Die steinreiche Erbin zu Münster ist wohnhaft im 15. Stock. Dort schläft sie bei offenem Fenster. Big Ben schlägt grad Tourglock. Ganz leis bläht der Wind die Gardinen auf. Auf die Erben zeigt mattschwarz ein stählerner Lauf. Und ein gellender Schrei zerreißt jäh die Luft. Auch das war wohl wieder der Gärtner, der schuft. Der Mörder ist immer der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Aufgegessen, wunderbar, dann nehme ich die gleich mit runter für morgen. Oh, hast du dir wehgetan? Mir ist nichts passiert. Die Frau, die sich traut, heißt der Film. Du Henny, wenn mir mal was passieren sollte, kümmerst du dich dann um die Kinder? Sag mal, spinnst du? Du bist noch nicht mal 50. Die Frau, die sich traut, ist um die 50 und bereits Großmutter, als sie den Entschluss fasst, sich einen Jugendtraum zu erfüllen. Sie will den Ärmelkanal durchschwimmen. Ich will euch doch gar nicht reinreden. Ihr seid doch noch so jung und habt noch so viele Träume. Hast du keine mehr? Die große deutsche Schauspielerin Steffi Kühnert, bekannt geworden durch die Filme von Andreas Dresen, brilliert in der Titelrolle, schreibt der Spiegel. Ich schwimme durch den Ärmelkanal. Henny, das ist der Mount Everest für Schwimmer. 90% schaffen das gar nicht. Das sind alles keine Profischwimmer. Ach so, wie du. Nach einem kleinen Päuschen von 30 Jahren. Wohnen. Du kannst gerne hierbleiben bei deiner Mutter, aber ohne mich. Diese ganze Schwimmerei, dieser ganze Müll, ich kann's nicht mehr hören. Tut mir leid. Mann, Mutter! Hör auf zu rudern nachts! Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung! Ich büffel wie eine Bekloppte, ich reib mich auf und du brauchst so eine Scheiße! Willst du in dem Hemd zur Arbeit? Ich weiß es auch nicht, die wäscht nicht mehr. Kinostart war letzte Woche, am 12.12. Und man sieht hier in YouTube, wie die Dame sich vorbereitet. Knallhartes Training, Steffi Kühnert in der Hauptrolle. Und dann sieht man, wie sie schwimmt über den Ärmelkanal. Der Spiegel sagt dazu, sie gibt ihrer Figur eine Mischung aus tiefer Verzweiflung, wilder Entschlossenheit und nagender Angst vor der eigenen Courage. Der von Marc Rensing inszenierte Film ist leider nicht ganz so sportlich wie seine Heldin. So lautet die Kritik. Er geht etwas in die Breite und so weiter. Aber ich glaube, er ist vielleicht für Sportfans und für Fans eines besonderen Kinos und dieser Schauspielerin vielleicht ein Muss. Ich weiß es nicht. Aber klingt interessant, oder? Jo, wir haben noch 3 Minuten hier im Niemandsland, Werner. Wir müssen uns schon verabschieden. Ja, also nach Weihnachten kommt ja das neue Jahr, Vorausschau filmmäßig. Es gibt da eine interessante Reihe in der Filmothek hier ab 8. Januar bis 19. Januar, von Mittwoch bis Sonntag, also 10-11 Tage lang. Propagandafilm im Nationalsozialismus und das Thema eben Volksverhetzung und Massenmanipulation, die in den 12 Jahren, die das tausendjährige Reich gedauert hat, haben die in dieser ganzen Zeit 1200 Spielfilme gedreht. Und 40 davon stehen immer noch unter Verschluss, weil eben da diese Hetze ist, Rassismus, antisemitisch und so weiter. Und die dürfen also nicht so ohne weiteres gezeigt werden, sondern nur in Veranstaltungen. Und von diesen 40, die nicht freigegeben sind, wurden jetzt 6 ausgewählt für diese Filmreihe in der Filmothek. Ab 8. Januar 6 von diesen 40 werden gespielt und dann anschließend noch 4 zeitgenössische Dokumentarfilme auch zu diesem Thema. Okay, Werner, alles Gute, ein schönes Wochenende. Tschüss, wir müssen raus. Adeo, frohe Weihnachten. Dann gehen wir einfach raus. Tschüss. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern weltweit und hier in Barcelona ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns vorher nicht hören. Und alles Gute, möge das neue Jahr toll werden, möge der Aufstand stattfinden. Tschüss, adeo, adios. Bis nächste Woche, beziehungsweise bis nächstes Jahr. Agur. Das Abtreibungsgesetz, das der Minister Yardón den spanischen Neofaschismus und dem katholischen Opus Dei geschenkt hat, ist kein Gesetz gegen die Abtreibung, sondern ein Gesetz gegen die Frauen. Die Abtreibung interessiert diese Leute nicht, so wie ihnen auch die Zwangsräumung, die Armut, die Gesundheit der Menschen oder die soziale Situation der Kinder vollkommen egal ist. Worum es ihnen geht, ist die Freiheit der Frauen einzuschränken und zu kontrollieren. La ley del aborto que Gallardón le ha regalado a los facinerosos y al Opus Dei no es una ley contra el aborto, es una ley contra las mujeres. No les importa el aborto, como no les importan los desahucios, la pobreza, la infancia, las personas dependientes. Les importa dominar y anular la libertad de las mujeres.